Wie lang? und Reinhold, Klaas und Pitt. Die haben Bärte, die haben Bärte, Jan und Heinrich, Klaas und Pitt. Die haben Bärte, die fahren mit. Der störte Bäcker ist unser Herr, von Königin Michel beraten. Wir jagen sturmschnell über das Meer, des fliegenden Holländers Barten. Gefangter ist der Klabauter Mann, Schiss, Volk, Pakan. Leben ist Dank, wir sind die Hölle von Hell. Ein Totengerippe ist unser Gast, im Segel stehen seltsame Schatten. Im Kielwasser schwimmt uns das Meer weit nach, Schiss, Volk, so lach. Leben ist Dank, noch herrscht die Hölle von Helgoland und macht unser Kahn die letzte Fahrt, das Lachen als Sarg ihm versinken. Wir sterben nach alter Seeräuberart, heut kämpfen und morgen ertrinken. Bei grünen Algen und weißem Sand, Schiffs, Volk, das Strand. Leben ist Dank, so stirbt die Hölle von Helgoland. Der mächtigste König im Luftrevier ist des Sturmes gewaltiger Arm. Die Könige auf dem Meer, die la la la. Der Langhain, der war der Erste, der sah von dem Faulen nass. Die Pest, sie gab ihm das Letzte und wird ihm ein Seemannsgrab. Die Blutrote Fahne, ihr seht euch ab. Thank you. auf irren Bahnen, von Deich zu Flut, von Flut zu Deich. Zerschlissene Segel unsere Fahnen, ein morsches Schifflein unser Reich, ein morsches Schifflein unser Reich. Auf nur den letzten Schuss im Laufe, vom Sturm gepeitscht, vom Feind gehetzt. Ein adeliger Bettlerhaufen, dem Hut zerhaut, das Mast zerfetzt. Und doch erbebt das stolze Spanien, in dessen Reich der Tag nicht sinkt. Wenn unser Rache Ruf Oranien sich überall was Heere schwingt, sich überall was Heere schwingt. Ihr bebt mit Recht aus Graben Schande, bei Gott wird dieser Boden rein. Und müssten alle Niederlande von Meeresblut verschlungen sein, durchstecht den Deich, reißt auf die Schleusen, ersäuft die fremde Tür allein. Es naht das Meer, es naht die Geusen, das Land wird mehr, doch es wird frei. Das Land wird mehr, doch es wird frei. Ich helf mal in Hamburger Fährmaster sehen. Masten so schön fest in Schiffe sind wein. To my ole, ole, ho. Blow, boys, blow, for California. First plenty of gold, so high and cold, on the banks of Sacramento. Dat Logis wir voll Wanzen, dick am Büs wir voll Dreck. To my ole, to my ole. Die beschütten die Leuten von Sylven all weg. To my ole, ole, ho. Blow, boys, blow, for California. There's plenty of gold, so I am good, on the banks of Sacramento. As the chips obey, oh, the captain. To my ole, to my ole. die Tage.